Erster ein Lied für den Musikchef. Es ist von Asaf. Zweiter singt laut für Gott. Er macht uns stark. Freut euch. Dritter singt Lieder. Spielt auf der Trommel und der Harfe. Vierter blast die Trompete zum Fest. Macht das beim Vollmond. Fünfter, das ist eine Regel für Israel. Gott will das so. Sechster, Gott gab Josef diese Regel in Ägypten. Ich hörte Worte. Siebter, ich habe die schwere Last weggenommen. Deine Hände sind frei. Achter, du hast gerufen und ich habe geholfen. Ich hörte dich. Neunter, höre mir zu, mein Volk. Israel, bitte höre auf mich. Zehnter, du sollst keine anderen Götter haben. Bete nur mich an. Elfter, ich bin dein Gott. Ich holte dich aus Ägypten. Zwölfter, aber mein Volk hat nicht auf mich gehört. Dreizehnter, sie waren stur. Sie machten nur, was sie wollten. Vierzehnter, ich wünsche mir, mein Volk hört auf mich. Fünfzehnter, dann würde ich ihre Feinde schnell besiegen. Sechzehnter, die Feinde hätten Angst. Mein Volk wäre immer sicher. Siebzehnter, ich gebe ihnen das beste Brot. Sie essen süßen Honig.